Josephet Peabody geht fischen. Von Patrick Bohmann. Aus dem Französischen von Regina Kaiser-Gawe. Bearbeitung Astrid Litfaß. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Inspektor Josephet M. Peabody litt. Seine vorübergehende Stationierung in Port Albert, einem verschlafenen Fischernest am Indischen Ozean, war für ihn nichts weiter als unerfreulich. Er hatte als Vertreter der britischen Krone, wir befinden uns in Südindien um 1900, in Port Albert die Aufgabe, ein paar eingeborenen Polizisten beizubringen, wie man Verbrecher einfängt. Aber wenn einem der Sand die Fußsohlen durch die Sandalen hindurch versenkt, ist jede Bewegung mühsam. Die Hitze machte Peabody, der 250 Pfund mit sich zu schleppen hatte, schwer zu schaffen. Außerdem rührte sich in Port Albert nichts. Der Inspektor verbrachte daher viel Zeit mit dem Lesen von Piratenromanen. Bis etwas geschah, das ihn veranlasste, sich von seinem Lager im Waterloo Hotel hochzustemmen. Den Hinweis hatte Peabody von einem Bauern erhalten. Der Schweiß rann ihm aus allen Poren, als er seinen dicken Leib auf die 15-Zimmer-Villa des Rechtsanwalts Shanti Das zubewegte. Das Personal schien ausgeflogen. Ledierte Stühle und zerbrochenes Porzellan waren über die Wege verstreut. Um den Brunnen herum lag Unrat. Eine Brunnenschale war von Erbrochenem besudelt. Der Mörder ist schlecht geworden. Die Leiche des Anwalts lag unbekleidet mitten im Wohnzimmer. Auf einem Teppich, der das ganze Blut aufgesogen hatte. Dem schwitzenden Inspektor bot sich ein makabres Ritual. Kreuzförmige Kerben auf Brustkorb und Unterleib. Der Penis der Länge nach aufgeschlitzt. Und besonders markant das linke Bein. Es war unterhalb des Knies abgesägt. Peabody hielt den Atem an, unterdrückte einen Brechreiz und warf seine stinkende Zigarre in eine Tasse Tee. Er glaubte trotz seines vom Tabak betäubten Geruchssinns den schwachen Duft von gegrilltem Fleisch wahrzunehmen. Nein. Lautlos war ein kleiner, eleganter Brite mit dem fahlen Teint der Tropen eingetreten. Inspektor! Richter Frazier, Sie wagen sich bei der Hitze hinaus? Der Richter war neben die Leiche getreten. Er hatte sich schon wieder gefasst. Er lächelte. Die Pflicht, Inspektor. Aber was für ein Zufall. Haben Sie auch einen anonymen Hinweis erhalten? Ich schätze, Sie haben Ihren morgendlichen Dauerlauf bereits hinter sich. Aber sicher. Was zählt, ist eine gute physische Kondition und eine gute Ernährungshygiene. Ja. Sie sollten auch regelmäßig laufen. Und zwar früh am Morgen. Nichts für mich. Denn in diesem Land führt ein Übermaß an Aktivität zu nichts Gutem. Auf den Marmorfliesen des Nebenraumes entdeckte Peabody den abgetrennten Fuß des Anwalts. Er war tranchiert. Daneben lag das Schienbein. Wie es aussah, war es auf einem Feuer aus Fußbodendielen geröstet und teilweise abgenagt worden. Kannten Sie den Anwalt eigentlich? Er hat bei Fällen mitgemischt, die so sauber waren wie das Wasser toter Flussarme. Er vertrat Geschäftsleute, meistens aber Ganoven. Und so manchen hat er vor dem sicheren Galgen bewahrt. Hat man ihm nie etwas nachweisen können? Nein, nie. In Erpressungsgeschichten war er wohl auch verwickelt. Ja, aber das hier verdient niemand. Er ist ja regelrecht aufgefressen worden wie von einem Raubtier. Also das sind wirklich Barbaren. Tja, Ritualmorde stehen hier wohl auf der Tagesordnung. Sehen Sie die vielen Einstiche im Rücken? Oh. Die stammen von einer breiten Klinge. Typisch Malaiendolch. Ist mir schon öfter begegnet. Oder Schlachtermesser oder Hirschfänger. Was Sie wollen. Aber die Säge, die schnitt richtig gut. Oh. Ein verfluchter Perverser, Gott verdamm ihn. Die tiefen Einschnitte in Thorax und Glied. Möglicherweise ein Fall von Kannibalismus. Glauben Sie, dass eine Sekte hier aus der Gegend vielleicht... Man muss mit allem rechnen. Jedenfalls ist das mein erster Fall von Kannibalismus. Dabei habe ich 40 Jahre Hindustan auf dem Buckel. Man kann sich nie ganz sicher sein. Vor allem nicht in Fragen des Geschmacks. Der Hafen von Port Albert bestand aus kaum mehr als einem Kai und einer Straße, auf der sich eine Kneipe, ein Friseur, eine Eisenwarenhandlung und wie Malas Lebensmittelladen befanden. Polizeiposten und Gericht waren aus rotem Backstein gebaut, das Waterloo Hotel dagegen aus Holz. Etwas abseits standen zwei Bungalows, der des Richters und der des Steuereinnehmers. Eben dieser schlich gerade am Hotel vorbei. Mr. Betterbury Woods, noch keine 30. Immer tadellos gekämmt und vorübergehend zum Hilfssteuereinnehmer in diesem Nest ernannt. So hatten die Behörden in Kalkutta bestimmt. Seine junge Frau fand sich plötzlich an der Seite eines in Ungnade Gefallenen und litt. Inspektor Peabody! Hm? Trotz der widerlichen Hitze in Aktion? Es schwinden einem ja fast die Sinne. Von der Veranda des Waterloo Hotels aus nickte Peabody ihm gnädig zu. Geh bloß weiter, du Langweiler, mit deinem porzellanblauen Blick. Und betrachtete weiter die Kostbarkeit, die er im Garten von Shanti Das gefunden hatte. Einen Knochensplitter. Ein Stück vom Schienbein des Anwalts, auf dem sich Spuren einer Säge befanden. Peabody war missgelaunt, denn die Sägen aller Tischler und Zimmerleute der Gegend mussten überprüft werden. Der Gedanke an die trägen, dauernd klagenden Hilfspolizisten, die er dazu anzutreiben hätte, trieb ihm noch mehr Schweiß auf die Stirn. Und dann kam auch noch die Ratte, die heilige Ratte, die riesenhafte, die täglich geschäftig über die Veranda galoppierte, jeden Tag pünktlich um 16 Uhr. Sie brauchen für Ihre Ermittlungen einen Dolmetscher. Aber Sie können ihn nicht bezahlen. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. Ich kann ihn nicht bezahlen. Der Inspektor fuchtelte mit seiner stinkenden grünen Zigarre. Father O'Reilly, Leiter der Missionsstation St. Anthony, ein Ire, der unentwegt Whisky trank, zerquetschte mit einer Handbewegung ein paar Mücken. Inspektor... Hier wird jeder Mann gebraucht. Wir haben viele Seelen zu retten. Ich selber könnte auch gut in die Kutte eines europäischen Priesters schlüpfen. Diese weißen Soutanen scheinen mir verteufelt bequem zu sein. Sehen Sie sich mal im Spiegel an. Sie erkennt man doch auf zig Meilen Entfernung. Na schön. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Timothy, hol mir Bonaventura. Bonaventura hat schon als Kind Englisch gelernt. Er assistiert mir, bis er selbst ordiniert wird. Er wird für Sie dolmetschen. Aber nicht zu lange. Wie gesagt, wir haben hier zahlreiche Seelen. Sind Sie einverstanden, Bonaventura? Peabody erhielt keine Antwort. Stattdessen verbeugte sich der junge Geistliche, ein Hühner von Gestalt, und faltete seine Hände. Ebenso wie der kleine schmächtige Anselmus, der dritte der Seminaristen. Reglos der Ozean, von leuchtendem Blau, weißer Sandstrand, bis der Blick sich verlor. Am Horizont ein dreieckiges Segel, die Dhow der Schmuggler, die, das war sicher Gold oder Waffen, Silber, Opium oder Tabak an Bord hatte. Die Dhow der Schmuggler. Wie gern würde ich den nachsetzen und alle hinter Gitter bringen. Aber leider, ich darf nicht. Haben Sie nicht genügend anderes zu tun? Ja, ja. Und all das bei sengender Hitze. Oh. Er hatte sein Hemd bis zum Nabel geöffnet. Puh. Bonaventura dagegen nicht einen einzigen Knopf seiner Soutane. Klären Sie mich über den Stand Ihrer Ermittlungen auf. Da gibt's nichts aufzuklären. In der ganzen Umgebung haben meine Leute keine Sägen gefunden. Und wenn, dann ein altes Ding mit verrostetem Blatt und zahnlos. Kein Palmblatt ist mit so einer Säge abzutrennen, geschweige denn ein Schienbein. Father O'Reilly meinte übrigens, Sie würden Tag und Nacht wie ein Heide fluchen. Ach, wirklich? Hat er Ihnen auch erzählt, dass Blut herausspritzt, wenn Sie in die Hostie beißen? Und dass es Teufel gibt, die Sie ins Höllenfeuer zerren? Das ist nicht sein Stil. Solchen Käse hat er uns erspart. Moment mal. Stak da nicht Mrs. Batterbury Woods ins warme Wasser? Samt ihrem dicken, knöchellangen Wollkleid? Leider langärmlich und bis zum Hals zugeknöpft. Ruhe, Ruhe. Verdammt. Ich kann sogar erkennen, was sie darunter trägt. Ein Fischbeinkorsett und Strümpfe. Sie ist unvergleichlich elegant, wie eine Skulptur, Inspektor Sahib, oder? Oder doch ein bisschen zu mager, die Hüften und die Schenkel. Ernährt Ihr Mann Sie denn nicht ordentlich? Ist es nicht so, dass Sie sich auf die Priesterweihe vorbereiten? Inspektor Sahib, Sie predigen Wasser und trinken selbst Wein. Ich habe Ihre Augen gesehen. Sie waren unkeusch im Geiste, Inspektor Sahib. Und Sie, mein Lieber, ich wette, Sie haben 500 Mal am Tag unzüchtige Gedanken. Teufel aber auch. Ihr Wollkleid klebt eng an den Hüften. Und ich kann die Einzelheiten nicht erkennen. Wir bräuchten ein Fernglas. Mrs. Batterbury Woods hatte Grund zu schreien. Urplötzlich war sie von einer tückischen Strömung mitgerissen worden. Ihre Dienerin, die am Strand wartete, heulte laut auf, während Peabody und der Seminarist den Strand entlang rannten. Aber leider, ein athletischer Fischer, der aus seiner niedrigen Strohhütte hervorgesprungen war, Scheiße aber auch, wir haben keine Chance, hatte sie im Nu an den Strand zurückgebracht. Der Retter wagte nicht, die Memsahib auch nur anzuschauen. Peabody hingegen mühte sich schwitzend und sandverklebt ab, Mrs. Batterbury Woods wieder zu sich zu bringen. Mrs. Batterbury Woods? Die Gerettete schlug die Augen auf, endlich, blickte unzufrieden in die Welt und zupfte energisch an ihrem Saum, der verrutscht war. Wo ist meine Dienerin? Mein Mann soll kommen. Oh mein Gott! Welch ein grauenhaftes Land. Und mein Mann, ein kleiner, unbedeutender Steuereinnehmer. Diesem elenden Kaff. Mr. Batterbury Boots eilte heran mit rotem Kopf und zerzaustem Haar. Schon von Weitem rief er: Deborah, mein Herz, ich komme. Aber seine Frau warf ihm nur einen niederschmetternden Blick zu. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Vimalas Lebensmittelladen an der Hauptstraße war innerhalb von 15 Minuten niedergebrannt. Jetzt herrschte Stille. Große Stille bis zum Ozean, der flach und eben in der Hitze lag. Erst als Peabody und Bonaventura auf der Straße zu sehen waren, kam Bewegung in Vimala. Inspektor Sahib, es ist meine Schuld. Die Petroleumlampe ist umgestürzt und alles ist in Flammen aufgegangen. Der Dicke sog echauffiert, aber mächtig an seiner Zigarre. Sie haben dich mit Zigaretten verbrannt, stimmt's? Wer denn? Es war ein Unfall. Sag mir, wo die herkommen, die von euch Schutzgelder erpressen. Keiner erpresst hier jemanden, Inspektor Sahib. Würdest du sie wiedererkennen? Pimalas Lider flatterten nervös. Dann warf er sich vor dem Dicken in den Staub. Inspektor Sahib, haben Sie Mitleid? Wenn ich ein Wort sage, dann bringen Sie mich um. Steh auf. Du musst mir nichts sagen. Ich kriege die Dreckskerle sowieso. Sieben Uhr morgens. Kaum hatte sich die Sonne über die Kokoswipfel erhoben, knallte sie schon mit unbarmherziger Wucht nieder. Im Speisesaal des Waterloo-Hotels fand Peabody den üblichen Liter lauwarmen Ceylon-Tee vor. Ein paar verkohlte Toastscheiben, drei winzige Eier und ein paar Scheiben vergammelten Frühstücksspecks. 10 Meilen Strandlauf und steht da wie aus dem Ei gepellt. Krawatte, die Schuhe frisch geweißt. Gott verdammt ihn. Der Inspektor überprüfte rasch seinen Hosenstall. Richter Frazier war eingetreten, düster und lautlos wie ein Racheengel. Und jetzt Körnerfraß mit heißer Milch und Theorien zur Ernährungshygiene. Nein, nein und nochmals nein. Ah, Inspektor. Nachdem die Herren sich freundlich begrüßt hatten, verließ Peabody gut gelaunt den Speisesaal, obwohl er nichts gegessen hatte. Aber er war Frasiers Vorträgen über korrekte Kauweise und Dauerlauf entgangen. Über den Richter erzählte man sich, er habe vor 10 Jahren England wegen des jähen Todes seiner von ihm verehrten Frau verlassen, um in Indien seinen furchtbaren Kummer unter kargem Leben und frenetischer Arbeitswut zu begraben. Den Inspektor ließen diese Erzählungen allerdings völlig kalt. Mit Indien geht es dem Ende entgegen, dachte Joseph Peabody, als er mitten in der Siesta-Zeit gestört wurde. P.J. Chandrika, einer der Kanzleiangestellten, schaute vorsichtig ins Hotelzimmer. Setzen Sie sich. Ist die Farbe des Wassers heute nicht wundervoll? Inspektor Sahib, ich wollte Ihnen nur das Formular für die Sondersteuer vorbeibringen, die von Neuankömmlingen erhoben wird. Obwohl Sie als Staatsbeamter per se dieser Steuer enthoben sind. Aber dann hätten Sie ja gar nicht zu kommen brauchen. Naja, Sie könnten es trotzdem ausfüllen, der Form halber. Eigenartig. Better Bury Woods hat mir gar nichts davon gesagt. Nun ja, der Herr Steuereinnehmer ist sehr beschäftigt. Ängstlich sah Chandrika sich um und verkroch sich immer mehr in seinen Sitz. Dem Inspektor war klar, dass er etwas loswerden wollte, dass sein Formular nur als Vorwand diente. Aber er durfte ihn nicht drängen, denn nach indischen Gepflogenheiten musste er dem Besucher alle Zeit der Welt lassen. Der Etagenboy brachte heißen Tee. Aber nach 2 Stunden wurde Peabody ungeduldig. 16 Uhr. Denn gerade trabte die von den Göttern gesegnete Ratte über die Veranda. Ja, nun mal los. Wollen Sie mir sagen, wer Shanti Das umgebracht hat? Einer Ihrer Kollegen? Oder ein Engländer? Aber nein. Also was da? Es ist so entsetzlich. Eine Schande. Er hat begonnen, Dokumente zu fälschen. Und zwar so, dass alles auf mich zurückfällt. Wer er? Naja, der Sahib. Der Sahib Hilfssteuereinnehmer persönlich, Mr. Betterbury Woods, Inspektor Sahib. Ich höre wohl nicht recht. Ich habe die Beweise bei mir. Bei geschlossenen Jalousien, im Schein der Petroleumlampe, sah Peabody, dass Chandrika nicht gelogen hatte. Der kleine Betterbury Woods. Das sind wahnwitzige Zahlenkolonnen. Ist Ihnen nun klar, was für ein hochgradig infamer Charakter das ist, Inspektor Sahib? Verschließen Sie die Tür. Ich nehme alles zu Protokoll mit sämtlichen Zahlen. Eine Brise wehte den Geruch von verdorbenem Fisch herüber. Es war Nacht. Weit ab von neugierigen Ohren liefen Peabody und Betterbury Woods den Strand entlang. In die Stille hinein hustete Peabody sich die Kehle frei. Also, wo ist der Zaster? Wie bitte? Die Registerseiten sind nummeriert. Das Verschwinden einer dieser Seiten würde sie in allergrößte Schwierigkeiten bringen. Wovon reden Sie denn? Sie haben den armen P.J. Chandrika da hineingezogen, indem Sie seine Unterschrift fälschten. Aber ich, dieser Versager. Riechen Sie mal. Ein wunderbar würziger Duft. Betörend orientalisch. Und geeignet, jeden inneren Aufruhr zu stillen. Es fehlt kein einziger Anhalt. Keine einzige Rupie. Hören Sie. Entweder Sie lassen diese kompromittierenden Seiten verschwinden. Oder Sie knöpfen sich Chandrika vor. Oder Sie flüchten. In allen Fällen wäre es mit Ihrer Karriere aus. Oder aber Sie erstatten das Geld zurück und erzählen mir alles. Peabody, ich flehe Sie an. Benachrichtigen Sie nicht meine Vorgesetzten. Gut. Ich lasse Ihnen Zeit, über alles nachzudenken. Vorausgesetzt, Ihre Frau ahnt noch nichts. Sie würden mich sofort verlassen. Das sind doch nur Worte. Kommen Sie zu einem Entschluss, Mr. Batterbury Woods. Guter Gott. Danke, Peabody. Danke. Trotz der Kühle am Strand zog Batterbury schweißgebadet ab. Peabody zündete sich eine neue Zigarre an. Und während er gegen die Fluten pinkelte, kam ihm in den Sinn, dass Batterbury Woods von seinen Unterschlagungen womöglich einen Teil an Rechtsanwalt Chantidas abgeben musste. Und Batterbury seinen Erpresser schließlich zum Schweigen gebracht hätte. Vielleicht. Der Dicke entfernte sich vom Strand, lief hinein in die brennende Finsternis, die nach Gewürzen, Laubfeuer und Exkrementen roch. Weiter die einzige Straße entlang bis ins freie Feld und wieder weiter bis zum Lauf eines Kanals. Aber, dachte Peabody, er hätte den Anwalt doch wohl mit einem Revolver umgelegt und nicht zerstüppelt. Der brav gekämmte, fantasielose Batterbury Woods mit seiner Hornbrille. Aber sicher kann man nie sein. Hölle aber auch. Ein illegales Etablissement des Nachts unter Palmen. Vimala und eine Horde Glücksspieler. Ja, und der arme Vimala kassiert in einem fort. Das wird seine Erpresser freuen. Vor 20 Jahren hätte er eine Stunde nach seiner Ankunft von der Existenz dieses Spielertreffs gewusst. Und heute? Es geht abwärts mit dir, Joseph, dachte Peabody. Dennoch, auf seinem Gesicht lag ein zufriedenes Babygrinsen, als er ins Hotel zurückkehrte. Mitten im Wiederaufbau seines Ladens hatten die Malas Erpresser ein zweites Mal zugeschlagen. Als Peabody und Bonaventura eintrafen, stand er völlig zerrüttet zwischen den Trümmern. Inspektor Sahib, Sie haben alles nochmal verwüstet. Sie dachten, ich hätte Sie denunziert. Sie haben unser Baby getötet. Sag mir sofort, wer das war. Dann bringen Sie mich um. Du verschweigst mir ganz Wesentliches. Das ist mehr als betrüblich. Wie soll ich dir helfen? Wie haben Sie das Baby getötet? Sie haben dabei gelacht. Sie werden wiederkommen, deine Frau noch einmal vergewaltigen und dann werden sie euch beide töten. Kamen sie vom Meer? Von der Dau der Schmuggler? Nun rede doch. Nein, zu Fuß. Sie hatten Messer dabei und sie haben Hindustani gesprochen. Na also. Hier gibt es nur wenige Männer aus dem Norden. Die haben wir bald. Geht woanders hin, ihr beiden. In der Missionsstation St. Anthony werdet ihr in Sicherheit. Niemals. Da werden wir gezwungen, Schwein und Rindfleisch zu essen. Bonaventura verzog gekränkt sein Gesicht. Das ist Unsinn. Aber wie du willst. Die Sonne schob sich über den Horizont. Himbeer, Pfingstrosa, Korallenrot, zwischen Kokospalmen. Father O'Reilly, Bonaventura, Anselmus und der Inspektor aßen kalte Reisbällchen, die der abgebrühteste Koch seinen Gästen nicht zugemutet hätte. Plötzlich tat sich der Dschungel auf. Wie einst das Rote Meer vor dem Volke Israel. Peabodys altes, verfettetes Herz begann stürmisch zu pochen. Father O'Reilly, 25 ihrer Täuflinge haben wieder die Statuen ihrer Götter hervorgeholt und bringen ihnen Opfergaben dar. Sie war soeben aus dem Landesinneren zurückgekehrt. Schwester Mary vom Rosenkranz, ein Stück Irland, aufrecht wie eine Karyatide. Smaragdblick und kupferrotes Haar unter ihrer Haube. So ist das eben, Schwester. Wir werden sie nicht ändern können. Wenn Sie so denken, hätten Sie Galway nie verlassen dürfen, Father. Eine neue Gottheit schließt die anderen nicht aus. Damit müssen wir uns abfinden. Aber ich möchte Ihnen einen Neuankömmling in Port Albert vorstellen. Inspektor Joseph Peabody. Der Dicke unterdrückte seinen Impuls, der Nonne die Hand zu küssen. Er verbeugte sich ungeschickt, wie vom Schlag getroffen. Auf die paar liebenswürdigen Floskeln Schwester Marys wusste er leider nichts zu erwidern, verwirrt wie er war. Und versank ausnahmsweise in Schweigen. Hör zu, Vimala. Wie sollen wir weiterkommen, wenn du Heimlichkeiten vor mir hast? Ich weiß, dass du dich nachts gern mit Bekannten triffst. In idyllischem Rahmen, unter Palmen, am Ufer eines Kanals. Das ist Verleumdung, Inspektor Sahib. Dein Glücksspieltreff ist deine eigentliche Erwerbsquelle. Erzähl mir nichts. Willst du warten, bis die Erpresser deine Frau an Menschenhändler verschachern und dich in Stücke schneiden? Ist dir deine Kasse lieber als deine Familie? Also gut, ich überlasse dich deinem Schicksal. Ich will sie hinter Gitter bringen, verdammt nochmal. Komm schon, eine Hand wäscht die andere. Du flüsterst mir einen Namen ins Ohr und ich vergesse deinen Glücksspieltreff. Nach einer kleinen Weile bewegte sich Vimala tatsächlich an Peabodys Ohr. Der Dicke lächelte fein. Der Name kam ihm bekannt vor. Es musste einer jener Typen sein, die Rechtsanwalt Shanti Das vor Gericht rausgepaukt hatte. Die Sonne stand senkrecht über Port Albert und der Ozean kurz vor dem Siedepunkt, als Peabody abermals zur Siesta-Zeit im Waterloo Hotel gestört wurde. Ein Etagenboy stammelte etwas von Schwester Mary und sofort schnellte der Inspektor mit bebendem Doppelkinn von seinem Lager hoch. Nochmal von vorne, Schwester Mary. Es war ungefähr... Peabody schaute krampfhaft zu Boden, um die Nonne nicht mit Blicken auszuziehen. Es war zur Siesta, 2 oder 3. Es war sehr heiß, ich konnte nicht schlafen. Und plötzlich war da ein Mann, hielt mir ein Buschmesser an die Kehle und umklammerte mich. Und dann hat er sich an mir... Sie verstehen... Hätten Sie sich nicht befreien können? Mit einem Buschmesser an der Kehle? Ein Inder oder ein Europäer? Muskulös oder schmächtig? Ich weiß es nicht. Die beiden Seminaristen sind ziemlich jung. In ihren Adern schäumt noch das Blut. Die Stürme der Jugend. Inspektor, ich bitte Sie. Die kleinen Wichser, denen spritzt doch der Saft zu den Ohren raus. Jedenfalls brauchen Sie jemanden, der Sie auf Schritt und Tritt begleitet. Eine robuste Frau aus ihrer Gemeinde. Ich werde mit Father O'Reilly sprechen. Wie gerne wäre er mit der Nonne nackt über die blühende irische Heide gelaufen, von kräftigem Landregen gepeitscht, während am bleiernen Himmel schwefelgelbe Blitze zuckten. Doch das behielt er für sich. Früh am Morgen stieß einer der Kanzleiangestellten im Büro des Steuereinnehmers einen gellenden Schrei aus. Auf dem Boden lag ein nackter Leichnam mit zersplitterter Brille. Es war P.J. Chandrika. Kreuzförmige Kerben auf dem Brustkorb. Aufgeschlitztes Glied. Derselbe Modus operandi wie bei Shanti Das. Nur, dass kein Bein abgesägt ist. Der Rücken von Messerstichen übersät. Auch Richter Frazier war bald zur Stelle. Frisch, vom Dauerlauf unter Palmen, im weißen Anzug. Inspektor, wie grauenhaft. Gibt es diesmal auch den Verdacht auf Kannibalismus? Dieses Mal nicht. Der arme Chandrika. Ein bescheidener Tintenkleckser. Gutwillig, extrem langsam. Ein praktizierender Brahmane. Dessen einziges besonderes Kennzeichen seine Brille war. Was für ein Land! Der Tagesablauf der 5 übrigen Kanzleiangestellten wurde von Peabody akribisch durchleuchtet. Als Mörder von Chandrika kam von ihnen keiner in Frage. wohl aber der Steuereinnehmer, den Peabody in seinem Büro überfiel und sich mit ihm darin einschloss. Es sieht nicht gut aus für Sie. Am 18. Februar informiert mich P.J. Chandrikar über Ihre Machenschaften. Und heute, am 6. März, ist er tot. Ich habe unseren Bungalow gestern Abend nicht verlassen. Ein Alibi ist immer nur ein Alibi. Niemand hatte einen Anlass, Chandrikar aus dem Weg zu räumen, außer Ihnen. Sie haben keinerlei Beweise. Das kommt schon noch. Warten Sie nur ab. Richter Frazier gab daraufhin am Nachmittag Anweisungen, dass Better Bury Woods die Stadt nicht verlassen dürfe. Am Abend saßen dann beide im Schein einer Öllampe bei Brandy und Zigarren auf der Hotelterrasse und benahmen sich so, als wäre zwischen ihnen nichts Besonderes vorgefallen. Ich kenne den noch von früher, diesen Peabody. Ein Mann von niederem Stande. Keine Kinderstube. Meine Eltern hätten ihn nicht mal als Diener gewollt. Beklagenswerte Manieren, beschränkte Fähigkeiten. Ach Gott. Und seine Lieblingslektüre? Abstruse Piratenromane. Na und? Von mir aus kann er auch pornografische Romane lesen. Der Richter musterte den Steuereinnehmer mit schrägem Blick. Offensichtlich hielt er ihn für einen Kretin. Schwester Mary, einen Augenblick. Wir haben jemanden für Sie gefunden, der auf Sie aufpassen wird, auf Empfehlung des Inspektors. Eine Muslimin reiferen Alters, eine Witwe, streng gläubig. Sie entblößt niemals ihr Gesicht. Die Begum Laila. Allerdings spricht sie nicht. Ich sag's Ihnen besser, sie ist geistig ein wenig verwirrt. Die arme Seele. Aber sie wird Ihnen eine gute Leibwächterin sein. Ein Bauer hatte ein Messer mit breiter Klinge gefunden, an dem getrocknetes Blut klebte. Die Waffe ging von Hand zu Hand, wurde von vielen Personen betastet, ehe sie endlich bei Peabody ankam. Erkennen wollte oder konnte sie jedoch keiner der Einheimischen. Ein großes F war unbeholfen auf den Griff graviert. Ruhig Blut, Josaphat, dachte Peabody. Nicht der blödeste Mörder würde dir von sich aus eine solche Fährte legen. Aber F schien mit beiden Morden zu tun zu haben. Unerfreulich war nur der Gedanke, dass F erneut zuschlagen könnte. Die Begum Laila hoffte inständig, Schwester Marys Angreifer würde wieder auftauchen. Aber vergeblich. Der Job schien ihr trotzdem zu gefallen. In der Nähe der Schule seihte sie mit seligem Ausdruck Wasser durch ein Stück Musselin und füllte es in Tonkrüge. Bonaventura las sein Brevier, Timothy fegte die gestampfte Erde. Es war still und friedlich, bis Faser O'Reilly mit hochrotem Kopf, zwei Personen an seiner Seite, aus seiner Strohhütte kam. Ihr kriegt gar nichts. Und jetzt verschwindet! Verschwindet! Plötzlich zog einer der beiden mit einem Knüppel dem Missionar eins über den Schädel. Der zweite lief mit einem brennenden Streichholz auf die Schule zu. Faser O'Reilly war unter dem Schlag zusammengebrochen, aber Timothy stürzte mit einer Bleistange auf den Kerl mit dem Knüppel zu. Und dann eilte die Begum Laila heran und wuchtete ihre 250 Pfund auf die Brust des Schlägers. Sie hielt einen winzigen Damenrevolver an seine Stirn und zischte auf Hindustani: Eine Bewegung und ich puste dir das Hirn aus. Am selben Abend trugen die beiden Halunken im Kommissariat von Port Albert den Hochmut gekränkter Ganoven zur Schau. Als hätten sie die Gewissheit, gleich wieder auf freiem Fuß zu sein. Der Kerl mit dem Knüppel, Jaya Ram, es war exakt der Name des Schutzgelderpressers, den Vimala Peabody ins Ohr geflüstert hatte, schlug einen besonders arroganten Ton an. Und er sprach Hindustani. Wir sind völlig willkürlich verhaftet worden. Mein Assistent Fulbert hat nichts getan und ich habe mich lediglich verteidigt. Danke, mein Junge. Es geht trotzdem um versuchten Totschlag und versuchte Brandstiftung. Wie findest du das? Dass ich nicht lache. Mein Arm reicht weit. Ich werde Haftprüfung beim örtlichen Richter beantragen. Er wird entzückt sein. Dein Strafregister steht der Latrinenliteratur eines Zuchthauses in nichts nach. Dein Vorleben ist vollständig dokumentiert. Da kann ich nur sagen, nicht übel, Chalaram, nicht übel. Zunächst mal habe ich Anspruch auf eine Mahlzeit. Du hast Anspruch auf meine Faust in die Fresse, wenn du so weitermachst. Hey. Und danach auf ein gesundes Heilfasten. Haben die Meister des Hinduismus dich nicht den Nutzen des Fastens gelehrt? Ich habe auch Hunger, Inspektor Sahib. Haben Sie doch Mitleid. Pech für dich, Fulbert. Du warst so blöd, einen Lebensmittelladen anzuzünden. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Hä? Die Typen, die Vimala erpresst haben, sprechen Hindustani. Oh, und was ist denn das, Fulbert? Du hast dich an der Hand verletzt. Das sind ja Schnittwunden. Komisch. Glasfenster oder Türen sind hier äußerst selten. Du hast nicht zufällig mit der Faust auf die Brille des Angestellten Chandrika geschlagen? Der Ingris lügt, wie alle seinesgleichen. Und du, Jayaram, du hast ihn mit Fulberts Messer erstochen, auf dem auch noch seine Initiale stand. Du hast ihm Kreuze auf den Brustkorb geritzt und den Penis aufgeschnitten. In gleicher Weise wie bei Shanti Das. Wart ihr das auch? Habt ihr alle beide in sein Schienbein gebissen? Nein! Das wird Richter Frazier Laune machen. Und jetzt fesselt die zwei, aber hübsch straff! Es war 16 Uhr, die Stunde der Ratte. Peabodys dicke Füße steckten in einer Schüssel kalten Wassers, als der Etagenboy ihm Mrs. Betterbury Woods meldete. Der Inspektor beeilte sich, die Schüssel wegzuräumen und sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Darf ich reinkommen? Ich bitte Sie, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ach, was für ein Wetter. Ja, aber nicht mehr lange. Dann fallen die ersten Monsunregen. Der Monsun ist grässlich, schlimmer als die Trockenzeit. Dieses Land ist gnadenlos, merken Sie sich das? Mein Mann hat mir alles erzählt. Sie retten die Ehre einer englischen Familie, Inspektor, wenn Sie... Vor mir wird sich Ihr Mann nicht verantworten müssen. Ich bin bloß in Port Albert, um eine halbwegs fähige Polizeieinheit auf die Beine zu stellen. Mein Mann hat zugegeben, etwas unüberlegt gehandelt zu haben. Er sagte aber, das Risiko sei gleich null gewesen. Kein Risiko ist je gleich null. Also, ich habe eine beeidigte Zeugenaussage, aber ich werde keinen Gebrauch davon machen. Oh, Sie haben ein Herz aus Gold. Inspektor... Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Oh, nichts leichter als das. Mr. Peabody warf rasch seine Zigarre aus dem Fenster. Dann verriegelte er behende die Tür und näherte sich Mrs. Betterbury Woods. Mit seinen Wurstfingern öffnete er den obersten Knopf ihrer Seidenrobe und drängte sie schwer atmend zum Sessel hin. Was glauben Sie? Ich bin das nicht gewohnt, meinen Mann zu betrügen. Er fand es albern, ihr da beizupflichten. Außerdem wurde ihr Protest deutlich schwächer. Unter ihrem Seidenkleid kam das ganze Durcheinander ihres Zaumzeugs von Schnüren, Fischbein, Bändern und Schleifen zum Vorschein, das Peabody einiges zu nesteln aufgab. Aber er gelangte an sein Ziel. Hätte er darüber nachgedacht, er wäre nicht stolz auf diese unerlaubte Lust gewesen. Doch er war alt und frustriert und das Leben war kurz. Nehmt ihm die Ketten ab. Mein kleiner Fulbert, du bist erledigt. Geh in dich. nicht. Du bist doch getauft. Das Baby, Chandrikar unter der Vergewaltigung. Was? Mach ihn fertig. Worauf der Hilfspolizist mit glitzerndem Blick seinen Schlagstock zückte. Jairam hat Vimala im Auftrag von Shantidas das Geld abgepresst und nach seinem Tod auf eigene Faust weitergemacht. Du bist auf dem Weg des Heils. Wir nehmen das zu Protokoll. Jetzt der andere. Ich hoffe, du bist wohlauf, Jairam. Fulbert hat soeben alles gestanden. Er lügt. Das Baby, ja. Und Chandrikar. Aber nicht Chantidas. Er war doch mein Wohltäter. Er hat mich ein paar Mal vor dem Gefängnis bewahrt. Das ist mir gekannt. Na bitte. Ich hatte keinen Grund, ihn umzubringen. Sie wissen das. Ich verlange eine Verbesserung meiner Lebensbedingungen. Was? Genügt es dir nicht, am Leben zu sein? Hast du vergessen, dass das ein vorübergehender Zustand ist? An dem Nachmittag, als die Begum Layla wieder einmal ihren eigenen Pflichten nachging, tauchte der Angreifer wieder in St. Anthony auf. Doch dieses Mal schrie Schwester Mary laut und schlug um sich, sodass er stürzte, sich in einem Fischernetz verfing und Schwester Mary ihn im Schein der Kerze erkannte. Es war der Seminarist Anselmus. Wo war die Begum Layla? Sie ist gestern Abend verschwunden, ohne sich abzumelden. Das tat sie oft. Ein stures Frauenzimmer. Was wird nun aus Anselmus? Mit seiner Ordination wird es vorläufig nichts. Ich werde ihm versuchte Vergewaltigung anhängen. Der wird keine hübschen Frauen mehr belästigen. Passen Sie auf, was Sie sagen, Inspektor. Verzeihen Sie, ich bin auch nur ein Mann. Merken Sie sich, ich bin keine Frau. Ausgebrochen? Sie sind ausgebrochen? Seine blauen Schweinsaugen blitzten wild. Vor Peabody standen, mit gesenkten Köpfen, ohne sich zu mucksen, die Hilfspolizisten. Haben Sie euch Geld geboten? Natürlich, Inspektor Sahib, aber wir haben es abgelehnt. Das glaube ich euch aufs Wort. Sie haben die Tür aufgebrochen. Wir haben sofort die Verfolgung aufgenommen, aber zu spät. Es wird erzählt, dass jemand die Schmuggler informiert hätte und die beiden Flüchtlinge ihnen in die Hände gefallen seien. Dann werden die Schmuggler mit ihnen einen kleinen Ausflug aufs Meer gemacht haben, sie mit der Machete zerstückelt und den Haien zum Fraß vorgeworfen haben. Wir sind untröstlich, Inspektor Sahib. Unsere Bestürzung ist grenzenlos und nichts in der Welt kommt ihr jemals gleich. Mein Orden hat meinen Aufenthalt nicht verlängert. Ich gehe weg. Danke für Ihre Fürsorge, Inspektor. Schwester Mary saß da, die Hände um die Knie geschlungen, lächelte ruhig und gelassen, während Peabody sie mit offenem Mund anstarrte, wie ein Dorftrottel. Sagen Sie mir noch, die Begum Layla... Sie waren doch in Gefahr. Schwester, ich habe Ihr Vertrauen missbraucht. Ich bin nichts als ein grotesker, ekelhafter alter Mann. Ich habe es geahnt. Der Begum entströmte manchmal so einen Boxgeruch. Aber ihre Gesellschaft war mir nicht unangenehm. Nein. Die Abenddämmerung überzog den Ozean mit ihrem Purpurschein. Die Palmwedel neigten sich unter dem Gewicht der Raben. Obwohl Peabody sich darüber klar war, wie lächerlich die Situation war, fiel er auf die Knie und drückte seine Lippen auf die Hand der Nonne. Ich war ein liebeskranker Hund. Schweigen Sie. Sie sind das Licht der Welt. Lassen Sie uns gemeinsam nach Singapur gehen oder nach Melbourne. Eine Nonne, die mit einem Polizisten von zweifelhaftem Ruf durchbrennt, der überdies 30 Jahre älter ist als Sie? Was werde ich sein? Lehrerin bei den Eisbären in Kanada? Oder gedachten Sie, mein Zuhälter in Panama zu werden? Peabody erhob sich und schüttelte den Sand aus den Kleidern. Verzeihen Sie diesen Moment der Verirrung, Schwester. Adieu. Adieu, Josephat. Im Speisesaal des Waterloo Hotels goss Richter Frazier sich heiße Milch auf die nächste Portion Körner. Inspektor, ich zähle auf Sie, dass Sie Shantidas Mörder schnappen Und zählen Sie auf mich, dass er dafür zahlt. Ich kenne ihn bereits. Nein. Sie machen Witze. Ein in Routine festgefahrenes Geschöpf. Ein Erbsenzähler. Der wird fallen wie eine reife Frucht. Aber bis dahin gehe ich erst mal fischen. Ja, dann Petre heil! Schon 2 Stunden saß der Dicke mit gleichmütiger Miene am schattigen Ufer eines Kanals. Halb dösend überwachte er den roten Schwimmer, der im Wasser trieb. Plötzlich warf er seinen fetten Leib zur Seite, in der Hand den Damenrevolver. Soeben war die Klinge einer Machete an ihm vorbeigezischt. Am Boden liegend feuerte Peabody los, verfehlte aber den Flüchtenden. Einen klein gewachsenen Mann, der den Fehler beging, sich in eine hohe Palme zu retten. Ich mache Sie fertig, Fettwanz! Der Ozean lag friedlich da, entmutigend blau. Peabody riss sich seine Krawatte vom Hals und stemmte sich mit Leibeskräften gegen den Stamm, der mächtig anfing zu schwanken. Nehmen Sie Vernunft an, Frazier! Kommen Sie runter! Feuern Sie doch, Sie fettes Schwein! Ich habe das Sägeblatt, mit dem das Bein von Shantidas durchtrennt wurde. Alles passt zusammen. Die Maße von Ihrem Sägeblatt, das Schienbein von Shantidas und der Knochensplitter, den ich gefunden habe. Spinnereien eines dumpfen Stammhirns. Peabody zog seine Jacke aus, griff sich die Machete und hieb sie in das faserige Palmenholz. Eine Tätigkeit, die ihn zum Ächzen brachte. Vom ersten Tag an wusste ich, dass Sie der Mörder von Shantidas sind. Sie hatten in der Villa nicht das Geringste zu suchen. Sie haben den Anwalt mit dem Malaiendolch ermordet, der in Ihrem Wohnzimmer hängt. Sie haben die Leiche verstümmelt. Das hat Sie wahnsinnig erregt. Sie haben sich ein Stück Fleisch rausgeschnitten und dann Spuren gelegt, die auf ein nekrophages Ritual hinweisen, um es den Einheimischen anzuhängen. Und jetzt halten Sie sich gut fest an Ihrer Palme, Richter Frazier. In England werden gerade die Ermittlungen neu aufgerollt. Ihre Frau ist nicht an einer heimtückischen Krankheit gestorben. Sie wurde von Ihnen vergiftet. Ich habe ein Telegramm aus London bekommen. Sie haben vor 10 Jahren ein hübsches Sümmchen geerbt, fühlten sich aber nicht sicher und ließen sich nach Indien versetzen. Sie gaben den großen Trauernden Rückzug in die Einsamkeit. Aber leider... Der Anwalt Shantidas, der sie in England kennengelernt hatte, hat sie hier wiedergefunden und sich allerlei zusammengereimt. Er fing an, sie zu erpressen. Das ist eine Lüge! In diesem Moment kamen die Polizisten angerannt, Drohungen ausstoßend. Und Firouz, oder war es Poulet, schwang ein gestempeltes Papier. Augenblicklich war Josephat M. Peabody klar, dass sie ihn verhaften wollten. Und weiter nahm Peabody an, wegen Mordes. Euch soll der Teufel holen, ihr Idioten. Euch verfrachte ich aufs nächste Schiff. Aber das dachte er nur. Josephat Peabody stand breitbeinig da, schweißgebadet. Aber er blickte den Polizisten mit seinem gefährlich hochrot schimmernden Kopf süß lächelnd entgegen. Josephat Peabody geht fischen von Patrick Bohmann, aus dem Französischen von Regina Keil-Sagave. Bearbeitung Astrid Litfaß. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Peter Fricke, Inspektor Josephat M. Peabody Helmut Kraus, Richter Frazier Walter Renneisen, Mr. Butterbury Woods Alexander Hauff, Father O'Reilly, Horst Mendroch. Schwester Mary, Helene Grass. Und Daniel Berger, Sigrid Burgholder, Daniel Dreves, Hans-Jörg Krumpholz, Jochen Langner, Matthias Leja und Thomas Balou Martin. Technische Realisation Günther Kasper. Musik Mike Herting. Regieassistenz Philine Fehlhagen. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 2005. Tod einer roten Heldin ist der Titel des zweiteiligen Krimis nach dem Roman des chinesischen Autors Zhou Xiaolong, den Sie am 28. Juli und am 4. August jeweils um 21.33 Uhr hören können. Shanghai 1990, eine Stadt an der Schwelle zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Beim Angeln ziehen zwei Männer eine weibliche Leiche aus dem Kanal. Erste Ermittlungen ergeben, dass die Frau ermordet wurde. Guan, das Opfer, war Leiterin einer Kosmetikabteilung und Bestarbeiterin. Von der Presse wurde sie immer wieder gern als Vorbild porträtiert. Oberinspektor Chen ahnt schon bald, dass die Aufklärung des Falls politische Konsequenzen haben wird. Tod, eine Heldin, zweiteiliges Kriminalhörspiel am 28. Juli und am 4. August, jeweils um 21.33 Uhr. Übrigens, verehrte Hörer, morgen ab 19.30 Uhr bringen wir eine Sendung zum Thema Das Happy End in der Literatur unter dem Titel Endstation Glück. Das Happy End gilt als verlogen und kitschig. Eine Liebesgeschichte, die gut endet, in der sich alle Konflikte im allgemeinen Glück auflösen, wird schnell der Trivialliteratur zugerechnet. Doch der glückliche Ausgang gehört seit ihren Anfängen zur Literatur. Auch heute bringen Autorinnen und Autoren Geschichten zu einem glücklichen Abschluss. In Hans-Josef Ortels Romanen wird das Glück in der Liebe zum Hauptthema erhoben. Mehr zum Thema erfahren Sie morgen ab 19.30 Uhr hier bei Deutschlandradio Kultur.